Der Bio-Boom hält eindeutig an. Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln ist im vergangenen Jahr wieder im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. In einigen Bereichen waren das Steigerungen von 22%. Aber klar ist auf der anderen Seite die Neigung der deutschen Verbraucher, am liebsten bei Aldi, Lidl, Plus und Co. einzukaufen. Die spielt auch hier eine Rolle, denn der Anteil der Discounter am Biomarkt betrug im vergangenen Jahr bereits 37%. Ist also dieser Boom des Bio-Geschäfts tatsächlich ein Boom der Bio-Bewegung? Darüber wollen wir mit einem, der dieser Bewegung schon sehr früh angehörte, sprechen, mit Ulrich Walter nämlich. Er hat vor 30 Jahren, 1979, in der niedersächsischen Stadt Diepholz einen kleinen Bioladen übernommen. Dieser Laden hieß damals Lebensbaum und Lebensbaum, so heißt auch heute noch die Marke, unter der seine Firma inzwischen Bioprodukte verkauft, vor allen Dingen im Bereich Gewürze und Tee, ist Lebensbaum damit zu einem der größten und erfolgreichen Anbieter geworden. Die Firma ist immer noch in Diepholz und dort am Telefon begrüße ich jetzt den Gründer und Geschäftsführer der Ulrich Walter GmbH. Ulrich Walter, wir haben es gehört, es ist tatsächlich so, dass Bio boomt, was Verkäufe angeht. Das gilt für die vielen Vertriebswege, die es inzwischen gibt. Discounter, normale Lebensmittelläden, große Biomärkte, kleine Läden. Aber ist dieser Boom der Biowirtschaft auch ein Boom der Biobewegung im Moment? Ich denke, dass die Bio-Bewegung von dem Gesamtboom auch durchaus profitiert hat. Denn die Bio-Bewegung alleine hat ja eigentlich nie die Möglichkeiten oder die Mittel gehabt, so auf Bio aufmerksam zu machen, wie das in den letzten Jahren durch die großen Filialisten geschehen ist. Wie ist es mit den Produkten? Das fragt sich ja immer jeder, wenn ich jetzt beim Discounter etwas kaufe, wo das berühmte EU-Bio-Siegel drauf ist, dann ist es Bio, das wird ja auch geprüft. Aber ist es wirklich genauso Bio wie ein Produkt vom kleinen Bioladen nebenan? Jetzt gehen wir von der Schleichwerbung für Alnatura weg. Es gibt ja noch andere Anbieter. Ist Bio gleich Bio? Es gibt sicherlich Unterschiede. Also wir müssen das mal trennen. Das EU-Bio-Zeichen steht für eine Gesetzgebung, die Anfang der 90er auf den Weg gebracht wurde. Da wurde Bio zum ersten Mal gesetzlich eindeutig definiert. Jetzt gibt es natürlich auch private Initiativen, Anbauverbände wie Bioland, Demeter, Naturland und andere, die zusätzlich etwas tun. Mehr tun als das, was in der Biogesetzgebung einheitlich für die gesamte EU vorgeschrieben ist. Und das müssen Sie natürlich auch nach außen darstellen. Wenn Sie das vernünftig darstellen, haben Sie die Möglichkeit, sich darüber entsprechend zu profilieren. Und der Verbraucher entscheidet letztlich, ob er dieses mehr als höherwertig einstuft für sich. Da ist natürlich nun die Frage, was das bedeutet in der Krise. Wir müssen ja ehrlich bleiben, Bio-Lebensmittel, gerade die noch höheren Anforderungen gerecht werden, als es die EU verlangt, die wirklich ein Demeter, ein Bioland oder eins der vielen anderen Siegel haben, die sind nun schon teurer als ein billiges, konventionelles Produkt. Wie ist es denn nun zu Zeiten der Krise? Sie haben einen großen Betrieb, merken Sie das? Der Verbraucher in Deutschland spart ja sofort auch gerne am Essen. Sagt er sich jetzt, naja, Bio ist ja schön, aber im Moment ist es mir zu teuer? Wenn die Zahlen richtig sind, die veröffentlicht werden, dann haben wir ja nur einen Bio-Anteil am Lebensmittelhandel in Deutschland zwischen 4% und 5%. Das heißt, es mögen viele Menschen in Deutschland Bio kaufen, aber nur wenige sind sozusagen Haupt-Bio-Nutzer. Und insofern wird es immer einen Teil in der Bevölkerung geben, der Wert legt auf höherwertige Lebensmittel. Man sagt ja auch, und ich kann das nur bestätigen, weil ich seit über 30 Jahren Bioprodukte fast ausschließlich konsumiere, dass sie auch geschmackvoller sind, dann ist man auch bereit, dafür mehr auszugeben. Und gerade in einer Krise ist es so, dass ich nutze mal das Stichwort Cocooning, dass man sich es denn zu Hause etwas netter macht und sich persönlich sozusagen mit besseren Produkten versorgt. Also ich glaube nicht, dass das bei den Kunden, die wirklich Wert auf Bio legen, einen Einfluss haben wird. Das heißt, Cocooning, Sie haben es ja gesagt, bedeutet, die Leute geben weniger Geld für Reisen aus, weniger für Restaurants, weniger für was auch immer, was außerhalb ihres privaten Reiches stattfindet und konzentrieren sich aber auf ihr Zuhause. Das könnte also in Ihren Augen sogar bedeuten, in einer gewissen Prozentzahl, dass die Biobranche profitiert von der Krise? Wenn man die Biobranche gleichsetzt mit dem Bioabsatz insgesamt, glaube ich ja. Das könnte ein Effekt sein. Wir reden im Deutschlandradio Kultur gerade mit Ulrich Walter, seit über 30 Jahren im Bio-Bereich unterwegs, am Anfang ganz klein und inzwischen ganz groß unter dem Markennamen Lebensbaum. Bietet seine Firma Tees, Gewürze und inzwischen auch noch einiges andere an. Herr Walter, 1979 in einer kleinen Stadt, jetzt sind alle Diepholzer beleidigt, aber ich nenne es mal so, es ist ja wahr, in einer kleinen Stadt in der Nähe von Bremen ein Bioladen. Ich habe damals, ich war und durchaus aktiv als Einkäufer, keine Bioläden gekannt. Was konnte man denn damals in einem Bioladen überhaupt verkaufen? Naja, ich sag mal, zunächst war das eigentlich eher mehr Abenteuer als Geschäft. Das war so einfach ein Gefühl, einfach die Idee, man wollte etwas anderes machen und man fand Interesse an diesen Produkten. Für mich war das nicht ganz so schwer, weil ich bin auf dem Land aufgewachsen, also mit guten Lebensmitteln, die, ich hätte fast gesagt, direkt von der Scholle kommen, vertraut. Ja, was konnte man verkaufen? Es gab relativ wenig Bioprodukte, es waren meistens Basisprodukte, das war einfach biologisch angebautes Getreide, das man auch häufig dann auch noch selbst gemahlen hat zu frischem Mehl. Und es gab eben nicht Produkte, wie wir sie heute haben, wie zum Beispiel Schokolade oder eben Tee, Kaffee, Gewürze. Es gab vieles, was es heute gibt, eben nicht. Wie oft ist es Ihnen passiert, wenn Sie Landwirten vorgeschlagen haben, sie sollen die Ernährung umstellen, keinen Kunstdünger mehr einsetzen und Ähnliches, dass die Sie schimpfend vom Hof gejagt haben? Nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Zumal dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass es bereits Verbände gab, in denen Landwirte organisiert waren, die nach Methoden dieser Verbände biologisch produzierten. Der Bioanbau ist ja nicht erst vor 30 Jahren entstanden, sondern hat seine Ursprünge bereits in den 1920er Jahren. Und ich konnte natürlich auf Landwirte zugehen, die schon biologisch produzierten. Was war eigentlich damals, nehmen wir die 60er Jahre, nehmen wir die 70er Jahre, die bei Ihnen ja irgendwann dazu geführt haben, bereit zu sein, diesen Laden zu übernehmen? Seien wir beide mal ehrlich, in den ersten Jahren war das wirtschaftlich nicht der ganz große Erfolg am Anfang. Was hat eigentlich damals dahinter gesteckt als Gedanke? Wir hatten vieles, was wir heute als Grundbio zu kaufen kennen, ja in der Form noch nicht. Die großen Lebensmittelskandale, das Wissen, wie Essen konventionell hergestellt wird, das war ja alles noch nicht so der Mainstream in den 70ern. Was war damals der Grundgedanke, warum man überhaupt eine Alternative zu den damals normalen Lebensmitteln brauchte? Aus der heutigen Sicht betrachtet würde ich mal vereinfacht sagen, es war einmal eine Bewegung, die da war und die offensichtlich wieder etwas an die Oberfläche kam, der gesunden Ernährung, der Vollwerternährung. Und daneben gab es so eine Alternativbewegung, die sich aus allen möglichen Richtungen zusammensetzte, politischer Art, weltanschaulicher Art. Es waren ja auch die 68er, wo die Studentenunruhen da waren. Es war einfach eine Unruhebewegung da, einer Nachkriegsgeneration, die etwas anders machen wollte. Wie viel ist davon heute noch übrig, wenn ich ein Bioprodukt kaufe, sagen wir mal bewusst, wirklich noch in der Biobranche kaufe, großer Biosupermarkt oder kleiner Laden, kaufe ich dann wirklich noch eine bessere Welt? Kann ich mich dann heute noch darauf verlassen, dass die Gesamtherstellerkette, dass jeder, der da beteiligt ist, besser bezahlt wird als im konventionellen Lebensmittelladen? Kann ich davon ausgehen, dass, wenn das Ganze aus Übersee kommt, dass ich gerade auch eine politische Entscheidung treffe, wenn ich dieses Produkt kaufe? Also da kommen verschiedene Dinge zusammen. Zum einen ist es so, dass wir natürlich irgendwann in dieser Bewegung auch realisiert haben, dass der Mensch nicht nur mit gesunden Basisprodukten zufrieden ist, sondern dass wir auch hedonistische Züge haben, genießerisch sind. Und dadurch haben wir heute natürlich ein sehr vielfältiges Angebot, das nicht mehr nur dem Vollwerternährungsprinzip gleichzusetzen ist. Da ist der große Unterschied vor allen Dingen zu dem Bioangebot in den großen Lebensmittelketten oder bei den Discountern. Dort haben sie eben ein eingeschränktes Angebot. Wo wir jetzt am Ende unseres Gesprächs doch wieder bei den Discountern gelandet sind. Sie sind natürlich auch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Das ist ja nichts Böses. Anders geht's auch nicht, wenn man in welcher Branche auch immer überleben will. Was wäre denn los bei Lebensbaum, wenn Ihnen einer der großen Discounter ein Angebot machen würde, dem Sie nicht widerstehen könnten? Wäre Ihnen das grundsätzlich recht, auch dort verkauft zu werden? Also das ist eine Frage, die natürlich immer gerne gestellt wird. Ich habe nicht gesagt, es ist originell, aber ich will es trotzdem wissen. Ja, also man kann nie, nie sagen, aber für die nächste Zukunft, die wir überschauen können, haben wir einen grundsätzlichen Beschluss gefasst, in unserem Unternehmen nicht für Discounter zu produzieren. Weil wir sind ein kleiner Mittelständler, das darf man nicht vergessen. Und wir können nicht für Großstrukturen arbeiten, deren Prinzip sozusagen in erster Linie der Preis ist, der günstige Preis ist. Und die das auch nur dadurch erzielen können, dass sie ständig auslesen, das heißt also Produkte relativ kurzfristig in die Regale nehmen oder wieder rausnehmen. Darauf können wir unsere Produktionskapazität nicht aufbauen. Das heißt, im Fall einer Auslistung eines Produktes, das vielleicht in mehreren tausend Filialen steht, würden bei uns Maschinen stillstehen und wir müssen Menschen entlassen. Ulrich Walter, Gründer und Chef einer Firma, die alle unter Lebensbaum kennen, so heißt die Firma offiziell nicht, aber unter Lebensbaum werden die Produkte verkauft. Danke für das Gespräch, Herr Walter, und so spät kommt jetzt noch der Glückwunsch zu den ersten 30 Jahren, aber auch ganz schnell viel Spaß in den nächsten 30. Ich danke Ihnen.